Bermuda-Funk zwischen 23 und 24 Uhr. Und Pogo Radio. Ob Kölsch oder Pilsner, das ist mir scheißegal. Ob Weizen oder Lagerbier, füllt bei mir nicht Schal. Doch wenn es ans Bezahlen geht, gibt's von mir nicht eine Bar. Ich nehme mir einfach euer Bier und mach mich damit hart. Bier, ich sag euer Bier. Ja, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 10.6. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Neben mir sitzt der wunderbare, gut aussehende Nils. Schönen guten Abend, Herr Himmelsberger. Ja, du bist hier jetzt spontan eingesprungen, weil nämlich mein eigentlicher Gast, das wäre nämlich der Christian Distreu gewesen von Etavox Ehrenfeld. Der macht einen Podcast seit gutem Jahr, glaube ich. Und der ist sehr interessant. Sehr interessant deswegen, weil er halt in dem Podcast die Hosen runterlässt und alles über sich berichtet und erzählt. Wirklich alles. Würde ich nie machen, aber er macht's. Aber er hatte einen Fahrradunfall leider. Ja. Gefährlich hier in Köln mit Fahrrad. Auf Fahrrädern ist es gefährlich, besonders wenn man betrunken ist. Mhm. Ja, an dieser Stelle wünschen wir ihm eine gute Besserung. Das war gerade eben die Band Schleim. Wir haben gerade recherchieren wollen, wo sie herkommen. Keine Ahnung. Kentucky, woanders stand irgendwie Hebron. Aber ich glaube, das stimmt alles nicht. Es kommen wahrscheinlich aus... so ich meine Mischung. Ostdeutschland, ja. Irgendwie. Zwischen Halle und Bad Kreuznach. Oder Bitterfeld. Ja. So ungefähr. Ja, und am Freitag, nee, am Samstag spielen die, am Freitag spielen die, ne? Loaded. Am Freitag natürlich. Ja, Loaded, meine guten alten Freunde aus Mannheim, die Mannheimer Punkband Loaded, die auch als Ska-Punkband angefangen haben. Lang ist es her. Ja, das war vor 20 Jahren ungefähr. Da hatten sie auch noch einen Saxophonist dabei. Ja, genau. Die waren auch bei Grover Records, ne? Ja, kann sein, ja. Ja, ich kenne nämlich einige Leute, die deswegen, also wegen ihrer Vergangenheit eher, am Freitag kommen wollen. Mal gucken, ob die damit noch zufrieden sind. Ja, die haben auch noch so leichte Ska-Anleihen. Also Lieder, so Streetpunk, mit ja, Ska, genau. Ja, kennt man. Rancid, ja, also der Sänger, der Nick, der kommt ja ursprünglich aus Orange County, wohnt aber schon seit einer Ewigkeit in Mannheim und seine Frau und Mutter seiner Kinder, die spielt Schlagzeug, die Julia. Mhm. Ja, und den Gitarrist, der wechselt ja alle 10 Jahre, ne? Ich weiß seinen Namen nicht. Ach, hier kann man auch auswechseln. Ja, ja. Sänger müssen bleiben. Oder Bassist, weil der, glaub, der, oder? Nee, der Nick spielt Bass, genau. Und Gitarrist. Ja. Ja, du wirst da sein. Ich werde da sein, obwohl ich am nächsten Tag wieder früh aufstehen muss. Aber ich mache es wahrscheinlich genauso wie bei Casanovas Schwule Seite. Schnell trinken, schnell besoffen sein, schnell. Und schnell wieder gehen, ja. Ja. Casanovas Schwule Seite war gar nicht mal so schlecht. Hast du davon irgendwas gesehen? Nee, ich war wieder irgendwie mit Trinken und Hallo-Sagen beschäftigt. Also ich muss im Nachhinein sagen, die Band hat wirklich sehr gut gespielt und hatte einen unglaublich guten Sound. Das lag natürlich am Mischer auch, aber auch an der Band, die einfach super gespielt hat. Ja. Na, ist immer so Hälfte-Hälfte. Man kann auch, genau, die Vorband war nämlich genau das Gegenteil. Die hat so kacke gespielt, dass man da soundtechnisch irgendwie gar nichts mehr rausholen konnte. Ich sag jetzt aber nicht mehr, wer es war. Ich weiß es auch gar nicht. Weißt du es noch, wer es war? Ja, ich weiß. Wer war es denn? Die haben so einen komischen Namen. Ja, siehst du, weißt nicht mehr, wer es war. Doch. Ja. Ich diss doch jetzt hier keine Leute. Ja, ich spiele jetzt mal ein absolutes, nagelneues Lied von Loaded, von ihrer neuen Single. Can't Stop, Won't Stop. Und das sieht man mal, dass sich eine Band ganz schön weiterentwickeln kann und auch irgendwie gut sein kann. Ja, nicht weiterentwickeln, sondern die sind einfach, da passt alles zusammen, ne? Tja, wenn man sich früher weiterentwickelt hat, hat man auf einmal merkwürdige Musik gemacht. Ja, dann haben sie plötzlich, wo sie dann Gitarre plötzlich konnten, dann haben sie plötzlich angefangen mit Heavy Metal oder so. Oder Synthesizer kamen hinzu. Ja. Ja, das waren die 80er. Ja. So, Loaded. Does a napalm rock and it's giving me a heart attack. I got a girl named Sue and she's giving me the run around. I got a short time to live, a long time in the ground. Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? The black heart does not beat alone. And on the streets tonight, I've never felt more at home. Sometimes I get those inner city blues. It's all sirens and thunder and the promise of heavy dues. Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Ja, Loaded, hören wir nachher noch vielleicht ein Lied, wenn Zeit ist. Kommt alle vorbei am Freitag. Ja, so nach dir. Jetzt war das mal aufgelöst. Du wirst ja immer verwechselt mit einem anderen Nils, mit dem Punkstelle Nils. Ja, mit dem wahren Nils. Mit dem wahren Nils, ja. Du bist ja der schöne Nils. Mhm. Und jetzt hat Punkstelle Nils irgendwie irgendwas beschlossen. Erklär mal. Ja, ich bin jetzt auch offiziell Redakteur der Punkstelle nach all den Jahren der falschen Verdächtigungen, Anschuldigungen und Beleidigungen. Kann ich jetzt auch sagen, ja, ich bin's wirklich. Ja, die Punkstelle ist eine Webseite, die existiert, glaube ich, schon seit Ewigkeiten, ne? Seit 10 Jahre. Seit Internets gibt oder sowas, ne? Seit 10 Jahren erst. Oder was hat er denn jetzt gefeiert? 15 oder 10? Ich weiß es nicht, ne? Da war auf jeden Fall noch eine Festivität im Januar. Ja, Scheiße. Gibt's auf jeden Fall fast so lange wie Pogo Radio. Nils, falls du gerade zuhörst, was war da denn jetzt nochmal? Der hört jetzt gerade nicht zu, der muss jetzt gerade seinen Körper stählen. Achso, ja, schön. Ja. Der wird ja der nächste Iron Man. Genau. Und der hat dir sozusagen dann die Adminrechte übertragen. Und die Punkstelle.de, es war halt noch Zeiten, da gab es noch kein Facebook und da gab es noch keinen Veranstaltungskalender so wirklich. Und der hat halt wirklich das auf die Reihe gekriegt, alle coolen Konzerte hier im Umkreis von Köln in einen Kalender reinzubuchsen. Ne? Und es war halt. Also alles sehr informativ, ja. Über 2 Monate hinweg kann man da gucken, wo man hingehen soll. Ja. Und es wird jetzt trotz allen modernen Möglichkeiten, wird das jetzt trotzdem weitergeführt. Ja, mal gucken, vielleicht mit irgendwelchen Erweiterungen, aber wie gesagt, das war noch nicht. Mehr Farben. Mehr Farben, mehr Bilder. Ja, milder, ne, ehrlich. Mehr Nachrichten, weiß nicht. Keine Ahnung. Aber nach wie vor, ich habe mir jetzt dann ja mal jetzt die Nachrichten angeguckt, also die, der da immer über Punkstelle kriegt. Mhm. Es ist tatsächlich immer noch so, wie damals zu MySpace-Zeiten, dass Bands einen anschreiben. Man soll aber mal vielleicht ein Konzert möglich machen und was weiß ich. Ja. Also Punkstelle ist wirklich keine Booking-Agentur, ich sag das ja nochmal, und auch kein, was weiß ich, kein Label. Wir bringen keine Platten raus. Ja. Also solche Anfragen. Ja, aber CDs könnt ihr schicken, ne? Ja, die werden dann vielleicht auch demnächst besprochen. Das habe ich zumindest vor. Mhm. So richtig rezensionsmäßig. Du die alte Adler-Schreibmaschine raus und dann. Auf jeden Fall. Ich höre die mir auch Fingern. Ganz ordentlich an. Wirklich. Sehr gut. Ja, das ist doch mal wieder was. Es gibt ja andere so Musikredakteure. Und man kann uns natürlich auf alle möglichen Gästelisten setzen. Ja. Wir schreiben dann vielleicht auch was Nettes über die Konzerte. Ja. Es gibt ja wirklich noch so Musikjournalisten, die haben es eigentlich schon längst aufgegeben, CD-Reviews zu schreiben, weil es eigentlich überflüssig ist, weil man sich den ganzen Scheiß ja eigentlich anhören kann. Also wenn du wissen willst, wie ist die Platte, dann brauchst du nicht unbedingt eine Rezension von jemand, sondern da kannst du es einfach anhören im Internet und dann weißt du Bescheid, ob das gefällt oder nicht. Ja, aber trotzdem, hier in der schreibenden Zunft gibt es ja noch viele, die das tun und offenbar den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich Musik anzuhören. Und das dann, wenn auch jetzt mehr im Internet, einfach niederschreiben. Mhm. Also ich zum Beispiel greife noch gerne darauf zurück. Ja, ich lese es gerne durch, weil ich gerne wissen will, was noch so eine andere Meinung halt, was jemand anders noch so eine Meinung hat. Oder wenn halt Hintergrundinfos sind zu einer Platte. Ja. Also ich lese ja zum Beispiel tatsächlich noch das Ox und zwar auch hinten irgendwie die ganzen Plattenreviews. Ich glaube, viele jüngere Leute haben da nicht mehr die Geduld für. Aber ich oder das kein, ganz, keine passende Vergrößerungsgläser daheim. Ja, oder ja. So. Nee, ich finde das noch immer ziemlich interessant. Hm. Ja, Todeskommando Atomsturm hast du jetzt gewünscht, ne? Eine Band aus München. Ja, davon kenne ich den Basser. Der hat 2009 meiner damaligen Band mal eine Tour organisiert. Ich habe jetzt aber leider vergessen, wie er heißt. Aber bei der, weiß nicht, vorletzten Plastic Bomb Party haben die ja gespielt. Und da habe ich ihn wieder getroffen und ja, finde ich ganz gut, dass es solche Bands auch noch gibt. Ja, das Lied heißt Night of the Living Dead, von der Platte Zeit zu pöbeln. Das Mikro ist wieder oben. Rüdi, Musik ist aus. Ja, ich weiß. Ich habe hier gerade technische Probleme mit dem Kabel. Tschechische Probleme? Tschechische Probleme, ja. Ja, die spielen Todeskommando Atomsturm. Bald. Oder nee, das war die andere Band, wo du mir erzählt hast. Nee, man kackt sich in die Hose im September. Mit den Schittlers. Hallo Martin. Ja, der Martin. Der hat mich ja so lange gefragt, bis ich gesagt habe, ja gut. Aber jetzt sagt der Martin nichts mehr. Er soll nichts sagen. Er hat auch kein Mikrofon. Wieder da hinten liest meine alte Titanic-Ausgaben. Ja, soll er machen. Jo. Läuft, ja. Was gibt's noch Neues auf dem Platten? Ganz neu zum Beispiel ist was von der Band Kotzreiz, der allseits beliebten. Habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, aber was war das vorgestern oder so? Erschien irgendwie das neue Video mit dem Titel Ratten im System. Ja, klingt nach typischen Deutschpunk-Themen. Ja, da hören wir doch einfach mal rein und dann kann jeder seine Meinung selbst bilden. Ne? Da brauchen wir kein Review dazu schreiben. Genau. So viel praktischer. Prost. Wir sind gespannt. Ja. Prost. Das bin nicht ich, der da ausblendet. Was? Die Band selbst. Die faden den Song aus? Ja, das ist halt dieser YouTube-Video gewesen. Ja, aber ne? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ach. Ey, Song ausfaden, nein, das haben die wahrscheinlich nur in dem Video so gemacht, weil die dann irgendwie ist denen wahrscheinlich Drehmaterial ausgegangen. Ja, Song ausfaden ist auf jeden Fall voll 90er. Mhm. Ja, letzten Monat, glaube ich, wurde mir noch irgendwie erzählt, dass Kotzreiz sich aufgelöst hätten. Mhm. Aber das stimmt gar nicht, wie wir jetzt alle sehen und hören. Es gab wohl nur eine personelle Umbesetzung. Ja, aber der Typ mit der Klodeckelfrisur ist immer noch dabei, ne? Der bei Jennifer Rostock der da beruflich arbeitet. Ja, den habe ich auch sogar gesehen, noch beim Grötzrock Festival. Beim Grötzrock? Ja, da war ich ja. Ja. Mal die ganz großen Bands sehen, ne? Hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, ne? Nee, ich war doch danach nicht mehr hier. Nee, dann hast du mir das privat erzählt. Ach ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Da war ich ja mit den Damen. Ja. Mit deiner Entourage. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas an Neuigkeiten? Aus dem Sonic Ballroom oder sowas? Aus dem Sonic Ballroom, nee. Da sitzt du ja immer an der Kasse. Da müsste ich jetzt mal überlegen. Zockst die Bands ab. Und die Gäste vor allen Dingen. Nein, zu den Gästen bin ich, je nachdem wie die so sind, auch manchmal relativ nett. Und weiß nicht, hier und da erlasse ich vielleicht schon mal einen Gruppenrabatt. Nee, ehrlich? Ja, Geld ist Geld, ne? Ja, ja. Bevor 9 Leute vielleicht gehen, lasse ich die lieber für so einen anderen Preis rein. Ah, ja. Weil Geld ist Geld. Also ist alles Verhandlungssache. Gut merken. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr jedes Mal zur Hälfte reinkommt, wenn ihr mit 8 Mann anruckt. Kommt drauf an. Ja. Hauptsache die Leute bleiben da und trinken noch. Ja, das ist wahrscheinlich. Man muss da manchmal denken, klar. Was ist jetzt besser für den Laden? Ja. Nee, keine Ahnung. Also ja, das Highlight für den Ballroom, dem wir alle entgegenzittern, ist ja am 8.8., wenn der Ballroom schon wieder Geburtstag hat. Da gibt es ja das große Straßenfest. Wie viel der Geburtstag ist es jetzt? Der 16. Und dieses Jahr spielen die lokalen Matadore aus Mülheim an der Ruhr für umsonst draußen auf der Straße. Ich glaube, es kommen auch unglaublich viele Menschen. Ja. Also spielen auch noch andere Bands, aber die Lokalmatadore sind da Hauptact. Es spielen auch Krawallbots, bisher bestätigt, die Golden Helmets aus Köln. Und da wird noch das ein oder andere Kapellchen zukommen. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Genau. Ist dann verpflichtet. Ja. was könnte ich jetzt noch spielen? Ich habe hier so ein paar Sachen ausgesucht. Wir könnten was von Uprising spielen. Ja, eine ziemlich gute Band. Die CD hast du mitgebracht. Genau. The Uprising ist eine Band aus Berlin, die setzt sich zusammen aus Mitgliedern von Far From Finished und Frontkick, bestimmt auch sehr bekannt. Das scheinen hier alles so Leute zu sein, die sonst nichts zu tun haben und einfach immer wieder neue Bands gründen, um dann mal wieder auf Tour zu gehen. Ja, das mit dem, das hat mir der Richie erzählt, dass es mit dem Flaschenpfandsammeln auch nicht so eine so ein Ding ist, ne? Weil es ist nämlich jetzt irgendwie, hat er mir erzählt, ne? Hat er gelesen, er hat mir es erzählt, dass in Hamburg ein, der von Hartz IV gelebt hat, halt, ein Flaschensammler, den haben sie halt irgendwie daheim besucht. Ja. Und haben den Keller aufgebrochen, haben festgestellt, da hat er über 900 € Flaschenpfand irgendwie im Keller zwischengebunkert. Ist das ein Verbrechen? Das ist kein Verbrechen, aber dann haben sie das halt mal durchgerechnet, haben das halt mal gleich mal von seinem Hartz IV abgezogen und jetzt muss er irgendwie dann immer hingehen und muss diese Bons, diese Kassenbons irgendwie da beim Arbeitsamt vorlegen. Ton, ey. Ja, wie gesagt, ich habe die Story erzählt bekommen von jemand, der die irgendwo gelesen hat. In der Zeitung wahrscheinlich. Ja, aber nicht in der Zeitung mit den großen Buchstaben. Ich überlege gerade. Also normalerweise, ich halte sowas tatsächlich für realistisch. Diesen Bon, den du an dem Automat bekommst, den gibst du ja wieder an der Kasse ab, ne? Und dann kriegst du eigentlich schon. Ja, okay, dann kriegst du vielleicht eine Quittung. Da steht wahrscheinlich drauf, wie viel da. Naja, auf jeden Fall fingen sie denn halt. Also alle Flaschensammler von der Welt nicht zittern. Und nicht so viel bunkern vielleicht. Ja, genau. Immer abgeben gleich, am gleichen Tag. So beim immer einen Fuffi wegmachen. Genau. Oh Mann, ey, was für eine Scheiße. Auf jeden Fall, jetzt The Uprising, die uns auch... Der wollte halt ein bisschen sparen, ne, von Urlaub oder sowas. Kann man ja mal machen. Ja, ja. Auch Flaschenpfandsammler Rücklagen haben Recht bilden, auf Urlaub. Ja, Rücklagen bilden. Das ist ein harter Job. Ich sehe die Leute ja schon morgens hier. Ja. Ne, die gehen auch 8 Stunden arbeiten. Ja, und die gehen dann nicht irgendwie, wenn alle einkaufen gehen, an den Automat, sondern die gehen dann zum Automat, wenn gerade nichts los ist. Na eben. Ne? Ich hatte mal in Mannheim ein tolles Erlebnis mit einem Flaschensammler. Ich weiß gar nicht warum, aber der hat mich irgendwie gemocht. Wahrscheinlich, weil er irgendwann ziemlich viel Pfand von mir bekommen hat. Und dann stand ich da Samstagmorgens mit einem leeren Kasten Bier und wollte da irgendwie den leeren Kasten Bier abgeben, wo du da irgendwie 3 € bekommst. Und dann stand ich da und da war eine Riesenschlange. Dann kommt der Typ an, nimmt mir wortlos den Kasten ab, quetscht sich durch die ganze Reihe durch, schiebt den Kasten rein, gibt mir den Pfandbon. Ach krass. Ja, hab ich auch gedacht, hallo? Alles klar. Ja. Das ist halt VIP, ne? Das ist aber nett. Und du dachtest, der klaut dir jetzt sein Zeug? Nee, der klaut mir das nicht, sondern der geht halt davon aus, weil er halt abends immer meinen Flaschenpfand kriegt, dass er dann halt tagsüber auch meinen Flaschenpfand kriegt, irgendwie, wenn ich da mit dem Kastenbier stehe. Nee, aber das ist halt VIP-Service. Mhm. Das muss ich halt erstmal verdienen. Sehr gut, Rudi. Das sind so Sachen, weißt du, so Highlights im Leben, da zerrst du noch irgendwie Jahrzehnte von. Ja. Passiert mir auch mal dann und wann. Ja. Wenn ich irgendwo VIP bin. Ja. Auf jeden Fall jetzt The Uprising mit Suck It Up. Diese Band kommt auch im November nach Köln. Dauert noch lange bis dahin, hat er alle vergessen, aber ich sag jetzt schon mal. Könnt ihr schon mal euer Filofax eintragen oder sowas? Oder einen Kalender. Oder einen Kalender, ja. Alles klar. Okay, Nein, spiel ich, Suck It Up, ja. Hauen sie rein. Ja. We'll be right back. Das war ein Uprising. Aus Berlin. Ja, ich habe die Tourmanagerin dieser Band vor kurzem kennengelernt und dadurch auch eine ganz neue Quelle aufgetan für eben Bands, die ich potenziell hier in Köln mal veranstalten könnte. Und qualitativ ist das alles super. Und ich habe riesen Respekt vor dieser Frau, weil die ist halt also super tough und macht halt gar nichts anderes, als ständig mit solchen Bands durch Deutschland oder Europa zu fahren. Und als Fahrerin oder was? Fahrerin und Betreuerin auch. Ja. Weil das kennt ja jeder, der schon mal in einer Band war und getourt ist. Also diese ganzen Bands sind ja irgendwann wie so ein Kindergarten. Ja, wie so, ja, genau. Ne? Die sind kopflos. Kopflos, die wissen eigentlich auch gar nicht mehr genau, wo sie sind. Und dann muss man die auch schon mal bei der Hand nehmen und mal eine Ansage machen und sagen, so, Jungs, jetzt wird ins Bett gegangen. Ja, oder... Wir gehen jetzt nicht noch in die Bar. Ja. Und manche sind dann sogar recht dankbar dafür, für solche Ansagen. So eine Tourmutti halt. Ich habe sowas nämlich neulich noch mitbekommen. Ja. Habe ich sie mit einer anderen Band abgeholt, die haben dann im Ballroom geschlafen. Mhm. Die wollten erst nämlich noch fett Aftershow-Party machen, das war dann so Tour-Halbzeit und dann haben sie sich von einer anderen Band verabschiedet und wollten dann noch da irgendwie auf der Zülpicher saufen gehen. Da habe ich aber gesagt, nee, nix, wir fahren jetzt hier zum Ballroom, da wird dann irgendwie geschlafen, sonst ist nämlich auch gleich der Ballroom zu. Und dann hat sie gesagt, nee, wir müssen jetzt hier abhauen. Und als wir dann in Ehrenfeld waren, waren die echt dankbar, dass sie schlafen konnten und nicht noch mal saufen mussten. Ja. Die sahen auch echt Finale aus. Ja, klar, wenn du so die ganze Zeit auf Tour bist, ne, dann muss ich auch irgendwie, das ist... Ja, nur zwei Unterhosen dabei hast. Das ist wie so ein Urlaub auf Tour sein, den man nur mit Saufen verbringt. Erstmal wird man auch mega dumm dabei und ist dann irgendwann so reduziert auf seine, weiß nicht, Grundbedürfnisse. Ja, man sieht auch tagsüber nur irgendwelche Autobahnraststätten. Ja, und kommt drauf an, was du für eine Band bist. Manchmal bist du ja auch permanent besoffen. Manchmal geht ab Mittag schon das erste Bier auf. Und auch der Wortschatz wird immer geringer. Ja. Und das ist echt gut, wenn du so eine Person dabei hast, die da noch alles überblickt, was so zu tun ist. Das ist Gold wert, ja. Ja, spielen wir mal was von der Band, was will man denn? Pisse. Pisse? Das hört sich ja schön an. Pisse, das hört sich immer gut an. Szeneprinz. Ne? Szeneprinz. Ich denke, immer habe ich das schon mal gespielt. Ist auf jeden Fall ein neues Kommt mir Lied. Bekannt vor. Wo die jetzt herkommen, das könnte ich jetzt recherchieren. Soll ich das machen? Haben wir so viel Zeit? Ja. Ich guck mal, ja, wir haben ja noch eine halbe Stunde. Was ist das für ein Geräusch? So, ich wähle mich hier mal ins Internet ein. Was für ein Geräusch? Das ist der Ventilator da oben. Mit Schinken durch die Menopause heißt die Platte. Die gibt's bei Bandcamp. Und da steht auch manchmal drauf, wo die Band herkommt. Aus Deutschland auf jeden Fall. Ja, aus Hoyerswerda. Hoyerswerda, das ist da, wo immer ständig die Asylantenwohnheime brennen. Gebrannt haben. Ja, also letztens wieder, ne? In Hoyerswerda? Ja, ja, letztens wieder. Irgendwie zum 20. oder so. Zum Jubiläum. Ja, genau. Toll. Ja. Die Band Pisse. Viel Spaß. Yeah. Ja, wie man hört, gibt es in Dunkeldeutschland nicht nur Schatten, sondern auch Licht. Sogar eine Menge Licht. Also musikalisch ist der Osten durchaus noch für Überraschungen gut. Und auch die Leute sind in puncto Enthusiasmus bei Konzertbesuchen noch unübertroffen. Das sagt immer noch jede Band, die da mal getourt hat. Mhm. Und ich würde auch heute noch allen Bands sagen, ihr müsst im Osten auftreten. Ja, zum Beispiel, was auch als was als Besucher immer geil ist, das ist das Back to Future Festival. Ja, da treten ja auch wieder mal so ein paar Kölner Vertreter auf dieses Jahr, ne? Ja, weil die sind halt alle dicke und ich weiß nicht, ob ich es hinschaffe. Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie immer im Juli. Und es findet halt so an der Glaubitz irgendwie irgendwo Richtung Polen, irgendwie so knapp in Polen fast schon drin, findet es statt. Und da ist so ein Waldbad in der Nähe, oder direkt am Festivalgelände. Es kommen so schätzungsweise 1000 Besucher oder 800, keine Ahnung. Also es ist ein kleines Festival. Aber dafür spielen dann schon guten Bands, mit sehr guten Bands, ne? Und das ist das so klein besuchermäßig? Oder sind es 2000? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt gezählt. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall ist es übersichtlich und gemütlich. Das ist schön. Ja. Besser als so 10.000 Menschen. Ja. Und schön mit Bäumchen und so, ne? Schön im Wald, schön idyllisch. Tipptopp. Man muss dann auch irgendwie über gepflasterte Straßen irgendwie hinfahren, die restlichen 100 Kilometer, bis man dann endlich dort ist. Aha, jo. Also es ist schon eine kleine Weltreise. Aber dieses Festival sich. Nimmst du mit? Es lohnt sich. Dieses Festival nimmst du mit? Das weiß ich nicht, ob ich das mitnehme. Ja, kennst du jemanden, der hier bei Dingster Rupert Rodeo war? Wenn es irgendwann so ein Beamer gibt, so, wo man sich hinbeamen lassen kann, dann bin ich der Erste, der dann einsteigt. Beim Rupert Rodeo? Ja, da kenne ich einige, aber die meisten... die mir erzählt haben, dass es total geil war. Das sind alles die Leute, die auch Backstage-Pässe gehabt haben. Ja, die üblichen Verdächtigen. Ja, nee, in der letzten Sendung war halt einer, der Daniel, der war halt als Gast da, also ohne irgendwelche Privilegien. Und der fand es eigentlich auch geil. Ja, ich habe gehört, dass es leer war. Ja, es war nicht leer, es war halt jetzt... Aber leerer. Es waren halt keine 8000 da, sondern 5000 oder 6000 Besucher und Besucherinnen. Mhm. Und dementsprechend... Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall ist es halt was gemütlich. Ja, wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr ein anderes Line-Up geben. Das war, ich fand es ein bisschen, wie soll ich sagen, zerfahren. Ja, es gibt ja jedes Jahr ein neues Line-Up. Ja, aber diesmal war das so, ich weiß nicht, ich will alle ansprechen. Du kannst ein Festival nicht immer am Line-Up festmachen, ne? Weil irgendwie ist eigentlich total Schwanz, wer jetzt unbedingt jetzt spielt. Ich denke mal immer, die Bands, die ganz dick ganz oben stehen, die brauchen wir eigentlich, die kann man einmal gerade mal durchstreichen, weil die kosten viel zu viel Geld, die machen das ganze Festival kaputt. Es geht eigentlich mehr um die im Kleingedruckten, also geht mir es halt, ne? Ja, so wäre es mir da wahrscheinlich auch gegangen. Ja. Also, weiß nicht, was war da jetzt ganz groß? Refused. Ja, genau, Refused. Ja, habe ich noch nie gehört vorher in meinem Leben. Ja, ich habe die Band noch nie irgendwie. Ja, was. Keine Ahnung, ob die jetzt gut ist oder schlecht oder. Ich habe halt von der Band noch nie was. Ja, da kann ich dir jetzt auch dann so schnell jetzt nicht alles drüber erzählen, aber ist auf jeden Fall schon so ein Act, die gab es lange nicht. Ja. Also so eine Hardcore-Band aus Schweden, die gab es lange nicht und dann sind die vor ein paar Jahren wiedergekommen und sind halt in gewissen Kreisen einfach ein großer Act. Also ja, also weißt du, also wenn ich schwedische Band höre, dann denke ich halt immer irgendwie, da kommen so viele her. Da kommen so viele Bands her aus Schweden, die gute Musik machen, ne? Das ist wie in den 80ern, da gab es unheimlich viele schwedische Zahnärzte in Deutschland. Meine persönliche Lieblingsband, wo wir nämlich gerade bei Schweden sind, wäre gewesen beim Rupert Rodeo, nämlich die ABBA-Coverband, wirklich. Ehrlich? Ja. Das und die wurden, glaube ich, auch mega abgefeiert. Ja, die wurden abgefeiert, die haben, glaube ich, nur eine halbe Stunde gespielt. Aber die waren gut. Baboon Show ist natürlich, wir haben total gutes Brett hingelegt auf der kleinen Bühne, wie es gehört. Auf der großen Bühne, ja, ich denke mal, die kleine Bühne ist genau richtig für die. Ja, manche Bands. Die haben jetzt auch am Wochenende gespielt auf dem Au-Festival in Frankfurt. Weiß ich. Ja, und da waren sie wahrscheinlich auch wieder hervorragend. Höchstwahrscheinlich. Da wäre ich auch gern gewesen, aber es ging zeitlich nicht. Man kann nicht auf allen. War kaputt. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Nee, muss man auch nicht. Ja. Wo gehst du? Hast du irgendwas geplant an Konzerten? Ich habe erstmal gar nichts geplant an irgendwelchen Konzerten. Ich lasse mich einfach treiben. Ja, diesen Monat steht auch nicht mehr so wirklich viel an, außer... Doch, da steht immer was an. Ja, jedes Wochenende irgendwas am 27. Wie zum Beispiel das Loaded-Konzert nächsten Freitag. Ja, und danach muss ich, weißt du, ich denke nur an das Konzert, das nächste Konzert und das übernächste interessiert mich immer gar nicht. Deshalb mache ich auch eine wöchentliche Radiosendung. Mhm. Weil ich berichte ja nur, ne, kurzfristig. Ich muss ja nicht irgendwie so weit denken. Ne, hat Vorteile. Nachher habe ich einen Fahrradunfall und liege im Krankenhaus, dann habe ich mir umsonst den Kopf zerbrochen, ob ich da jetzt hinkomme oder nicht oder wie oder was. Kopf musst du dir eh nicht so machen. So ging es schon dem Besten. Ja. Ja, wir machen jetzt musikalisch weiter mit einer Band, die heißt, was soll man jetzt spielen? Ach, scheiße. Ärger? Ich bin wieder so. Ärger? Ärger, es klingt nicht schlecht, ne? Ja, ich glaube, die sind auch ziemlich gut. Ja? Hier, Solingen Rock City. Die kommen aus Solingen? Ja. Das ist ja hier um die Ecke, ne? Ich war noch nie in diesem Solingen. Ich habe da sogar Verwandtschaft in Solingen. Ach, was? Ich war noch nie in Solingen. Und es ist, glaube ich, ich habe mal mit Opladen gearbeitet und hätte ich nur eine Station weitergefahren, wäre ich, glaube ich, in Solingen gelandet. Also, wenn ich da eingepennt wäre morgens. Ich habe es noch nie geschafft, nach Solingen zu gehen. Und die haben ja so tolle Messer dort. Ja. Sagt man sich. Ne? Und Pfannen und so. Und Pfannen auch? Ja. Ja, arme Pfannen wahrscheinlich, ne? Deshalb heißt das Lied nämlich Nazis kamen. Ja, dafür ist Solingen auch bekannt gewesen. Ja. Wenn die Band aus Solingen kommt, da kann sie sich eigentlich mal einen Zug hocken und kann hierher fahren. Die waren schon hier. In der Sendung aber nicht. Nee, aber Konzerte haben sie schon gegeben. Sollen sie sich mal hier einen Zug hocken? Und jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich gar nicht da war. Haben die im AZ gespielt? Mhm. Das AZ hat ja jetzt wirklich einen riesengroßen Konzertraum. Ich habe mich da, ja, also rein, da sind halt neue Leute am Start, junge, ambitionierte Menschen, die gefühlt jeden Tag ein Konzert veranstalten. Ich finde das Hammer, gar nicht schlecht. Ja. Hm? Und da kann man sich dann auch selber mal entspannt zurücklehnen. Das machen ja andere genug Shows. Ja, das ist schön, ne? Allerdings liegt der Fokus da schon sehr auf Hardcore oder so hippen Bands, was ich verstehen kann. So. Ja, sollen sie machen, was ihnen gefällt, sage ich immer, ne? Eben. Wenn der das nicht gefällt, dann mach halt ein eigenes Konzert mit den Bands, die dir gefallen. Würde ich auch so sagen, ja. Aber ich werde ja hin und wieder mal von Menschen vollgeheult, die sagen, ja, so wenig dies und das und so, ja. Ja, klar. Ne? Manche Züge sind allerdings auch abgefahren. Ja. Das Gleis ist auch tot. So, eine bekannte Bonner Punkband hat doch irgendwie so ein Lied gehabt, irgendwie mach doch dein eigenes Programm. Ah ja? Steh auf und mach was, ja. Stimmt, diese bekannte Bonner Punkband. Ja. Wer weiß, worüber wir reden, darf sich jetzt freuen. Da hat bestimmt auch der Dominik mitgespielt, oder? Möglicherweise. Oder spielt immer noch mit? Auf jeden Fall feiert er ja bald seinen Geburtstag, ne? Kommst du? Ja, ich bin eingeladen. Ja, ich werde auch bei der... Punkrock-Karaoke mitmachen, oder was? Ja. Ich mach da nicht mit. Der muss auch nicht. Nee. Ich spiele, kann ich jetzt schon sagen, Babylon's Burning. Ja, der hat sich lauter so alte, alte Lieder gewünscht. Hat mich auch ein bisschen gewundert, gut. So alt sieht doch gar nicht aus, dass er so alte Lieder die wünscht. Aber soll er machen. Ist dein Geburtstag. Genau, ich freue mich. Ja. Kommst du auch am Freitag? Nee, glaube ich nicht. Nee, aber es war noch was anderes auf dem Programm, nämlich Supernichts spielen in Augsburg am gleichen Tag wie diese Geburtstagsparty. Und da haben sie sogar noch irgendwie ein warmes Plätzchen in einem Bandbus für mich reserviert und da sollte ich doch mitfahren. Hm. Und jetzt bin ich halt ein bisschen so zwiegespalten. Oh. Also ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ja, Dominik ist wirklich ein ganz Lieber. Diese Party, auf solche Partys kommst du, glaube ich, nicht mehr so schnell. Das kann ich dir sagen. Ja, das stimmt. Und man wird nur einmal 50 Jahre alt. Ja, und vor allen Dingen wird das groß und ja Live-Musik und was weiß ich. Ganz viele Menschen, die du auch bestimmt nett finden wirst. Menschen. Ja, The Puke. The Puke, der Spieler, hatte Dominik auch mitgespielt. Das war eine wahnsinnig gute Band. Leider existiert die nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Und hören wir uns das schöne Lied an und auch, es ist wirklich, ich glaube, ich bin da einer der wenigen Menschen, die dieses Lied haben. Das heißt I Am Sick. Okay. Ich glaube, die haben das, ja, der Dominik hat mir mal eine gebrannte CD geschickt und hat gemeint, das sind die Reste von unserer Band und wir wollten das irgendwie rausbringen, aber wir haben es nicht mehr hingekriegt und mach du was draus. Ja, mach was raus. Ja, und dann habe ich dann irgendwie dieses Lied zum Beispiel, das I Am Sick, habe ich im Radio gespielt und es kam dann nichts rüber, ne? Also ich habe das gespielt, ich habe das gehört und war alles schön. Aber am Ende des, beim Mutterfunk wird ja alles in Mono ausgestrahlt, war leise. Hm. Und da habe ich mal einen Techniker gefragt, woran das liegt, dass man das in Mono leise hört, also kaum noch hört, ne, also gar nichts mehr, also nur so. Dann lag das daran, weil nämlich diese zwei Stereokanäle sich gegenseitig aufgefressen haben. Ajo. Das ist, ich habe ein. Technische Probleme. Ja, die haben sich gegenseitig sozusagen subtrahiert. Oh. Und dann bin ich hergegangen, habe in aufwendiger Weise und habe ich dieses Lied radiotauglich gemacht. Und das hören wir jetzt. Da bin ich gespannt. In Stereo? Nein, in Mono. Ja, dieses Lied ist dem Dominik gewidmet, der bald 50 Jahre alt wird. Und der Richie hat mich beleidigt. Der hat gemeint, was? Der ist älter als du. Also als ich. Er ist älter als viele. Danke fürs Gespräch, du Arschloch. Er war auch Gründungsmitglied bei Kanalterror. Ja. Ja. Da waren die noch Teenies. Ja. Da ging doch was in Bonn. Ich meine, heute auch. Was machen wir? Mary's Kids. Mary's Kids. Eine Band, die letzten Freitag den Sonic Ballroom ganz gut gerockt hat. Sängerin ehemals bei Mensen gewesen. Auf jeden Fall mal eine Band, die richtig Spaß gemacht hat beim Zusehen und Anhören. Das kommt nämlich auch leider nicht mehr alle Tage vor. Mikrofon. Uiuiui. Ja. Das ging ja schnell. Ja. Aber ja, komm, wir spielen noch ein Lied von Loaded. Ich freue mich so, die wieder zu sehen. Geht alle am Freitag in den Sonic Ballroom. Ja, macht es. Das ist wirklich eine total liebe Band. Das ist diese Top-Bewerbung, ist eine liebe Band. Ja, es ist wirklich, also Nick und Julia, auf die freue ich mich wirklich wieder, die zu sehen. Aber die spielen auch gute Musik. Genau. Unabhängig vom Liebsein. Die spielen auch gute Musik und machen auch eine gute Show. It rains, it pours, it all goes to hell, heißt das Lied von ihrer Bloodshots Forget Me Nots Platte. Ich glaube von 2011 ist die. Ja, genau, von 2011. Viel Spaß. I go to hell. Ja, da fällt mir wieder ein, die Julia damals war 16 Jahre alt und hat in einem Kellerloch, in einem feuchten, unbeheizten Kellerloch neben ihrem Schlagzeug auf einer Matratze gepennt und es hat sich gelohnt. So wie Blixer Bargeld auch in den 80ern auf einer Matratze in einem feuchten Kellerloch neben seinen vollgepissten Joghurtbechern geschlafen hat. Cool. Ja, das hat mir jetzt so gut gefallen, dass ich sogar sagen möchte, ich möchte auch am Freitag kommen, aber ich kann leider nicht, denn das kommende Wochenende steht bei mir ganz im Zeichen von privaten Geburtstagsfeierlichkeiten. Das ist halt scheiße, wenn man Leute kennt, ne? Ja, Mist. Scheiße. Diese Freunde. Ja, ekelhaft. Naja, man weiß es nicht. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, weil am Freitag geht der Geburtstag sehr früh los. Naja. Könnte ja so eine Polonaise auf das Konzert machen. Ja, von... Nee, das klappt eh nicht. Das klappt nicht. Ja. Dann versackt man da oder was weiß ich, verlabert sich, schläft ein. Ja. Nee, auf jeden Fall eine sehr gute Band und kommt auf das Konzert am Freitag. Auf jeden Fall. In Sonic Ballroom. Ja, das war's auch schon fast wieder, ne? Wir können noch ein kurzes Lied spielen von Abfuck. Ja, die auch eine neue Platte haben, aber von der spielen wir jetzt nichts, sondern eher was Altes. Warum spielen wir von der neuen nichts? Ja, weil wir da irgendwie nichts geschickt bekommen haben und auch nichts irgendwie runterziehen konnten von der Bandcamp-Seite. Auf jeden Fall hat die neue Abfuck-Platte deutliche Turbo-Negro-Einflüsse, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, den einen gefällt es, den anderen gefällt es auch. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Deutschland pennt heißt das Lied, Assi arrogant und abgefragt. Ja, jetzt ist aber langsam Schluss, ne? Ja, das war ein Abfuck am Abschluss. Ja. Zum Abschluss am Abfuck. Ja, Rudi, hat mich gefreut, immer wieder hier zu sein, immer wieder gerne. Ja, ich bedanke mich bei dir für deine spontane... Ja, genau. Jedes Mal, wenn jemand einen Unfall hat, dann musst du einspringen. Was jetzt nicht heißt, dass ich hoffe, dass alle demnächst Unfälle haben. Nee, du bist jederzeit gern gesehen, ist ja klar. Ja, vielleicht schleppen wir ja nochmal jemand anders an. Der einfach gute Witze auf Lager hat. Wir haben ja keine Witze erzählt. So Fips Asmussen-mäßig. Kann ich auch, aber mache ich jetzt nicht. Wir haben natürlich auch das politische Tagesgeschäft völlig außer Acht gelassen. Ja, das lassen wir eh außer Acht, weil das ist irgendwie so, ich meine, dieser G7-Gipfel zum Beispiel, der jetzt da am Wochenende war, ne? Oder ist? Dieser Trachtenkongress da. Ja, mit alkoholfreiem Bier. Grüß Gott. Ja. Ja, fällt mir nichts dazu ein, lest halt irgendwie wo. Wenn ihr euch politisch informieren wollt, dann macht's, aber nicht hier. Genau. Ja. So, wir können ja auch am Schluss noch was spielen, was Schönes. Los Fastidios. Willst du es hören? Das fand ich ganz gut, das Lied. Ja, das hat, da habe ich mir jetzt ausgesucht, weil ich gedacht habe, ich will hier da wieder irgendwie auf Teufel komm raus, irgendwie wieder irgendwie in dem politisch aktuell sein. Ist es aber nicht, weil der Song, der jetzt kommt, heißt Hate G8, also Hass die G8, so heißen sie ja gar nicht mehr. Die haben ja die Russen rausgeschmissen. Ja, der Herr Putin muss ja hier Dinner for One mäßig alleine daheim feiern. Ja, hab ich auch gesehen, das Bild, Jetzt heißt es halt G7, aber das Lied heißt G8, scheißegal, ne, von der Guado Avanti-Platte, viel Spaß. Ja, haut rein. Das war wieder Pogo Radio im Bermuderfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 10. Juni ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich beim Nils. Cool. Tschüss. Macht's gut. Hey!